Auch in den USA entspringt die Begeisterung für das Autoritäre aus einer gefühlten Machtlosigkeit. Ein sicherer Indikator dafür, ob ein Amerikaner Trump gewählt hat, war die Zustimmung zu folgenden Aussagen. Ich habe keinen Einfluss auf das, was die Regierung tut. Und Politikern ist es egal, was Menschen wie ich denken. Daran hat Trump zwar seit seinem Amtsantritt nichts geändert, aber er hat mit dem Versprechen Wahlkampf gemacht, den von den Eliten Abgehängten eine Stimme zu geben. Nicht Angst um ihr finanzielles Wohlergehen hat die Trump-Wähler angetrieben, wie eine Untersuchung zeigt, sondern tatsächlich der Wunsch nach globaler Dominanz. Daher hat der Wahlkampfslogan »Make America Great Again« ihren Nerv getroffen. Weltweit hat autoritäres Denken zwar in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg abgenommen, aber gerade in den letzten Jahren ist es leicht gestiegen. So meinen zum Beispiel nur noch ein Drittel der US-Amerikaner unter 35 Jahren, es sei wichtig, in einer Demokratie zu leben. Eine Militärdiktatur würden inzwischen 18% begrüßen. Im Jahr 1995 waren es nur 7%. In Deutschland stimmten in einer repräsentativen Umfrage von 2018 immerhin 11% der Befragten der Aussage zu, dass Deutschland einen Führer benötige, der mit starker Hand regiert. Und 19% wünschten sich eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Nach Mut zu einem starken Nationalgefühl sehnen sich sogar knapp 37% der Befragten. Die klassisch linken Ideologien sind ebenfalls durch autoritäres Denken charakterisiert. So wurden die ehemals sozialistischen Länder von Einheitsparteien und Zentralkomitees regiert, die die Autonomie des Einzelnen, Freiheit, zugunsten des Kollektivs, Loyalität einschränkten. Im Gegensatz zu den kommunistischen Idealen der Gleichheit, Fairness und Solidarität, Fürsorge, fanden sich überall strenge Hierarchien, Autorität. Es ist zu vermuten, dass der linke Denkstil weniger für die eigene Anfälligkeit gegenüber autoritärer Macht sensibilisiert ist, weil er Autorität und Unterdrückung mit den zu überwindenden Staats- und Gesellschaftsformen, nämlich Monarchie und Kapitalismus, assoziiert. Nach der Schablone der 6 Prinzipien sind die Spielarten des realen Sozialismus der DDR, der Sowjetunion und der Volksrepublik China autoritäre und kollektivistische Gesellschaftsformen und damit eindeutig konservative Systeme.